Du, Jori, du dir doch mal so ein Rädelchen erzählen. Wie war denn das selmals bei den Holster? Ich denk nicht mehr richtig drauf. Der Mensch, der da hinten gewohnt hat im Wald, gell, denkst mal dran, erzähl's mal. Ja, na, das waren zwei Nachbarschläge, die hinten zusammen gewohnt. Der eine war ein recht geiziger, ein recht alles schön aufgeräumt gehabt und der andere war ein rechter Lump. Naja, hat einmal schönes Holz immer sitzen gehabt und alle da hat ein bisschen Holz gefehlt. Dann hat er mal einen Tag gesagt, der Teufel, was passiert da mit meinem Holz? Und drüber, da hat immer rüber geguckt. Und so wie es verpasst hat, hat er immer Feuer angesteckt, hat immer Holz gehabt. Und der andere hat immer weniger gehabt. Dann hat er gesagt, ich muss mal suchen, wer das da ist, wo mir das Holz stehlt. Naja, hat er einen Pfeil genommen, hat ein Loch hingebaut. Und früher haben sie doch gehabt, die vor die Kartuschelade da, das Zeug da. Und hat er recht, hat er recht Pulver genommen. Und hat es hingelegt, das Pfeil, ich bin da oben drauf. Und der andere Tag geht er neben und scheint nimmt der Holz mit Neber und steckt Feuer an und lädt so viel Fleisch drauf und ein paar Wächter. Und es war mal so der Schlag, ist alles verplatzt und der Wurst wieder der Stach und alles umher gespritzt. Und hat drüber gesagt, aha, das ist der, wo mir das Holz hat gestohlen. Herr Schott, da war das! Donnerwetter, das war einfach schlimm. Dort ist ja der Vetter Adolf Kuma. Da hol die Schnappmarkan auf. Zum Ferdi? Jawohl, die kennen sich einen Auftrag in Keller. Wo sind sie denn? Oh, der Hans, der juckt ja nicht. Habt ihr die Hose im Gehege gekriegt bis an die Knie? Yeah.